Zu Ehren der Auslandskoreaner, die an den Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung teilnahmen, gab es am 16. April im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Bankett. Dazu wurden eingeladen die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum Tag der Sonne unter Leitung von Kwon Sun-hui, Berater des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner zum Tag der Sonne unter Leitung von Choi Eun-bok, Vorsitzender des Verbandes, weitere Auslandskoreaner-Delegationen sowie einzelne Koreaner aus Ausland, die sich im sozialistischen Heimatland aufhalten. Als Gastgeber waren dabei präsent der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-chol, und die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche.